1 Live. 4. Ich wünsche dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1L4. 3 Stunden Musik, die, wenn ich ehrlich sein soll, so ein bisschen inspiriert sind durch die Schneeszenarien, die wahrscheinlich jeder von euch auf die ein oder andere Art und Weise in den letzten Stunden insbesondere mitbekommen hat. Und ich schwöre, es ist blanker Zufall, nachdem gerade innerhalb von Plan B der Akustik-Advent gelaufen ist, kommt auch meine Sendung heute hier gewissermaßen als akustisches Gemälde daher. Denn Schnee macht ja die Dinge immer so ein bisschen leise. Und so bin ich eben zu etwas runtergestrippten Songs gekommen, die hier weitgehend das Bild bestimmen werden. Der Peter fängt an, Peter Doherty mit Arcady aus seinem diesjährigen Album Grey's Wastelands. Arcady, your life trips along, pure and simple as the shepherd's song. Seraphic pipes along the way in Arcady, in Arcady, in Arcady. Never saw I such a scene of such fair maids upon such remote degree. Where they employ their holiday with dance and game and things I may never name in Arcady. In Arcady, where he said he was your teacher, he taught you true and wise. Well, now you know more than your teacher, see nothing but cool self-regard in your eyes. In Arcady. But you see how twisted it becomes. You see how quickly twisted it becomes. And the catgut binds my ankles to your bedstead. Oh, that ain't love. No, that ain't love. Said it was your teacher and he taught you true and wise. But now you know more than your teacher. See nothing put cool self-regard in your eyes. In Arcady, in Arcady. In Arcady, in Arcady. In Arcady, your life trips along, and pure and simple as the shepherd's song. Few seraphic pipes along the way. In Arcady, in Arcady, in Arcady, in Arcady, in Arcady. Thank you. My head's on the rack. Don't know if I can look into the light, 'cause it's black and it's white. It touches like a tidal wave, it hits like a hurricane, and my head is ringing, and my head is spinning. Don't want to go back, don't know if I can. Got a full-blown yellow attack, got a big black bird on my back. I can hear your voice in my head, I can hear your voice in my head. Up anymore, I'll sentence myself. That goes for me as well. I can hear your voice in my head, I can hear your voice in my head. My head's on the rack, don't know if I can look into the light. It's black and it's white, it touches like a tidal wave, it's like a drinking game, and my head is ringing, and my head is spinning. I don't want to go back, I don't know if I can. Got a full-blown yellow attack, bird on my back. I can hear your voice in my head, I can hear your voice in my head, I can hear your voice in my head, I can hear your voice in my head, I can hear your voice in my head, I can hear your voice in my head. Eins live hier, wenn ich genügend Zeit hätte, würden mir bestimmt um die 30 Gründe auffallen, warum es ein Riesenspaß ist, eine solche Musik, wie wir sie hier zuletzt gehört haben, zu spielen, zu hören, sich mit ihr zu beschäftigen. Ein Großteil dieser, nennen wir sie einfach im Moment mal New Folk Bands, die ja weltweit seit Jahren aus dem Boden sprießen, hat nichts von Weltabgeschiedenheit oder frustriert und irgendwie ratlos im stillen Kämmerchen sitzen und da Lieder fabrizieren. Im Gegenteil, die Tracks sind sehr weltoffen. Wenn man genau hinhört, wird man sogar feststellen, man kann wirklich gut dazu tanzen. Es schwingt immer so mal vordergründig, wie zum Beispiel bei Leuten wie James Yill, der im letzten Jahr für Furore gesorgt hat, mal hintergründig durch ein bloßes Klopfen immer ein Beat mit, der die Sache durchaus tanzbar macht. Und sei es nur, dass man eng tanzt, was ja nicht das Schlechteste ist. Dazu haben die meisten dieser Tracks so etwas wie die berühmte entwaffnende Friedfertigkeit, die ich gerade in Zeiten, wo viel über Gewalt diskutiert wird, weil Gewalt ja offensichtlich auch da ist, auch in den Straßen vor unseren Augen, die ich einfach sinnvoll finde. Man hört ja bekanntlich im Leben nie auf zu lernen, und das, was ich mir so für mein Leben noch vorgenommen habe, ist A, ich möchte lernen, mal so richtig dämlich grinsen zu können, wie zum Beispiel der ehemalige Boxer Norbert Grupe, Prinz von Homburg. Der konnte grinsen, unschlagbar. Also richtig dämlich grinsen, und wenn mich jemand blöde anmacht und haut mich auf die linke Wange, dann würde ich es vielleicht sogar einmal im Leben versuchen, so wie es, glaube ich, irgendwo in der Bibel steht, ich würde ihm die rechte Wange auch noch hinhalten, würde ihn so richtig dämlich angrinsen. Und einen der Songs, die wir hier gerade gehört haben oder die noch kommen werden, so locker vor mich hinsummen oder singen und so tun, als wäre gar nichts gewesen. Und ich bin mir sicher, damit würde ich ihn am Ende ziemlich beschämen. The Leisure Society haben wir eben gehört nach Peter Doherty. Deren Album The Sleeper erschien in diesem Jahr und ich kann mir nicht helfen. Es ist dieses Album mehr und mehr auf dem Weg, so zu meinen Top 3 Alben des Jahres zu zählen. Gerade verklungen ist ein Folk-Kollektiv The Accidental, das im letzten Jahr dieses wirklich fantastische Album These Were Wolves angefertigt hat, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Aus den USA kommt das Trio Bowerbirds. Upper Air ist ein Album, das in diesem Jahr erschien. Bright Future daraus. Nee, doch, da ist es. Bright future, bright pink, bright light in my eyes. Oh, this desert's a tease, giant heart. Down in this dust, fell to the earth at a fast. Further up in the ponderosa, the nervous coyotes caterwauling their choruses, foreboding. Couldn't you've stayed on the ground? Couldn't you stay on your feet? But your mind was wound so tightly, always bold and wise and unsettling. I live in your tall trees amongst your fearless leaves. Saw the bright colors, bright future. The night is patient, the night's a glass dome. The night is still and cold, but this desert can turn your restless mind. Was born in a flash, and you lived in these clouds with lightning in your feet. Yes, your mind was wound so tightly, always bold and wise and unsettling. I live in your tall trees amongst your fearless leaves. Saw the bright colors, bright future. I think we need a change. to see. You don't belong to me. Every time the car She don't wanna see you spend at 25. So come on, Joe, stay alive. Slow. Leise rieselt der Schnee, zumindest rieselte hier und da, und hier der Versuch, das so ein bisschen musikalisch abzubilden, als hoffentlich nicht zu hochgestochen formuliert. Akustisches Gemälde. 1 Live 4. Wir haben die Monsters of Folk gehört, die im Herbst dieses Jahres ein gleichbetiteltes Album veröffentlicht haben. Das Trio besteht aus einem meiner persönlichen Lieblinge, M. Ward aus Portland, Oregon, Jim James, Frontmann der amerikanischen Band My Morning Jacket, und Kanna Oberst. Über weite Strecken hat mich das Album nicht überzeugt, will jetzt hier keine dezidierte Albumkritik 3 Monate danach noch anfertigen, aber es gibt so 2, 3 schattige, verwehte Momente, für die ich vom Songwriting her sogar verdachtsweise eben M. Ward verantwortlich machen würde, so wie der Track, den wir hier gerade gehört haben, die dieses Album dann am Ende doch noch überdurchschnittlich machen. Davor nur noch entfernt an Dubstep erinnern, ein Nachtschattengewächs, das seinesgleichen sucht, in diesem Jahr King Midas Sound, Waiting for You, das auf dem Londoner Hyperdub-Label soeben erschienene Album des Trios Kevin Martin alias The Buck, die glaube ich, japanische Sängerin Hitomi und Roger Robinson als zweite, als männliche Stimme bei King Midas Sound. Und die Bowerbirds, ein Trio aus den USA, deren Album Upper Air mir ausgesprochen gut gefällt, sehr entschlackt, sehr reduziert teilweise, mit einem Sänger, der unglaubliche Gesangsmelodien zustande bringt, die so unten anfangen, dann so eine Spannungskurve nach oben nehmen, dort irgendwie eigentlich schließen müssten, dann aber wieder weitergehen, noch in die nächsten Takte rein und oft einen ganz eigenartigen Verlauf haben innerhalb dieser Tracks. Ich glaube, das war beim eben gehörten Stück Bright Future auch zu hören. Bowerbirds heißt so viel wie Laubenvogel. Ich habe mir diese Vögel heute mal angeguckt. Ich kannte die offen gestanden. Ich bin gar nicht sicher, ob es hier in Deutschland Laubenvögel gibt. Also will ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer nehmen. Es ist ein taubengroßer, schwarzer Vogel. Es gibt allerdings verschiedene Sorten, möglicherweise in den anderen Ausführungen auch mit anderem, andersfarbigem Gefieder. Ich lasse mich über den Laubenvogel hier deshalb aus, weil wir hier auch noch einiges an Vogelgeräuschen hören werden. Das kann ich hier schon ankündigen. Zunächst aber Emily Jane White. Sun, morning sun, never dead on the horizon. I'm done with night, I'm done with black, and please morning come to me. 'Cause just last night bad news, it blew right through me. Honestly, and oh. Gerade habe ich Musik gespielt aus einem Album der Amerikanerin Emily Jane White, die ihr Album Victorian America in diesem Herbst veröffentlicht hat. Auch für sie gilt, dass das nur im Prinzip eigentlich ein Folk-Album im klassischen Sinne ist. Tatsächlich geht sie nämlich wie viele andere auch im Grunde sehr freaky daher, indem sie reichlich ornamentiert und orchestriert die Sachen. Oft will einem das beim ersten Hören gar nicht auffallen, aber dann stellt man doch fest, dass sich da eine ganze Reihe von musikalischen Kleinigkeiten und Feinheiten so in den hinteren Räumlichkeiten, wenn man das vielleicht so sagen kann, der Song verbergen. Das gilt mit kleinen Abstrichen auch für ein Album von Hope Sandoval, das es mir in diesem Jahr angetan hat. Through the Devil Softly heißt das Album der Frau, die einstmals als Messi-Star zu Ruhm und Ehren kam und deren Stimme immer wieder auch für andere Leute interessant war, für die Jesus and Mary Chain. Und in Kürze werden wir ihre Stimme auch auf dem neuen Album von Massive Attack hören können. Cause I remember 134, darin Hope Sandoval and the Warm Inventions. Im nächsten Jahr, und das ist gar nicht mehr so lange hin, erscheint das erste mir bekannte Album einer dänischen Band aus Kopenhagen. Vorab gibt es einen Song, der es mir echt angetan hat. Wir drehen hier mal ein bisschen das Blatt und gehen so ein bisschen in Richtung 60s-Geschrammel. Die Rede ist von Lars and the Hills of Light, ihren Song Me, Me, Me. Den möchte ich hier gerne spielen jetzt. The hardest thing I've ever told you, didn't you know? I've never felt so mean in my life before, didn't you know? I want you to open your eyes up. I want you to open your eyes up. You know it. Me, me, me, me, me. Das kennt jeder von euch. Man hört einen Song, einen neuen Song, man hört ihn zweimal, dreimal und plötzlich klingelt es irgendwie im Kopf und man hört Passagen in diesem Song, die einen an irgendetwas erinnern. In meinem Fall führte der Weg von Lars and the Hands of Light, die wir eben gehört haben, weit zurück zur holländischen Band Shocking Blue, die wir hier gerade mit Venus gehört haben. Ich überlege die ganze Zeit und auch schon seit längerem, es gibt eine Connection zwischen Shocking Blue und Nirvana. Die ist nicht persönlicher Art, aber ich glaube, Kurt Cobain hat sich mehrfach positiv über Shocking Blue geäußert und kann es sogar sein, dass Nirvana zeitweilig einen Track von Shocking Blue im Live-Programm hatten. Ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, es ist mir entfallen. Ich weiß aber, es gibt da irgendeine Connection, Shocking Blue. Eine andere große ehemalige holländische Band ist mir in diesem Jahr ständig gewissermaßen vor die Füße gefallen. Ich hatte Anfang des Jahres mal erzählt, dass ich ihre Sängerin in völlig anderer Mission auf dem Eurosonic Festival in Groningen getroffen hatte. Janet Karkmann heißt sie, die damals vor Jahrzehnten als Sängerin bei Earth and Fire tätig war. Mittlerweile ist sie ein großes Tier in der holländischen Musikbürokratie und daneben auch Mitglied der holländischen Ausgabe von Holland sucht den Superstar. Da sitzt sie in der Jury. Die habe ich da, wie gesagt, gesehen, bin ganz platt, wie das so meine Art schon mal manchmal ist, zu ihr hingegangen und habe ihr gesagt, als Teenager hätte ich in einer Band gespielt, vor ihr als Vorgruppe. Ich wusste natürlich, dass sie sich da nicht mehr dran erinnern konnte, aber ich war im Kreis der Gesprächsgruppe und irgendwie kamen wir dann auch direkt ins Gespräch. Also, Earth and Fire, und irgendwann in diesem Jahr habe ich in einem Club aufgelegt. Da kam ein Typ zu mir, ungelogen, der war ungefähr 30 Jahre jünger, was ja nicht so fürchterlich schwer ist. Und der fragte mich, ob ich abseits all der Elektro, Drum and Bass, Dubstep Tracks vielleicht auch diesen besagten Titel von Earth and Fire mit hätte. Da habe ich doch nicht schlecht gestaunt. Gemeint war dieser hier, der vielleicht deshalb fasziniert, weil er diese unheimlich schweren, wuchtigen Mellotron-Wände unter anderem im Song hat, die wir dann mit dem nächsten, einem neueren, fortsetzen werden. Hier zunächst Earth and Fire. Oh, I never walk in the street or gather around where people meet with you on my hand and me on my toes wondering what everyone knows. I buy a stamp for the post, but on my sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Curtain down Memphis, lower the curtain down, all right. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you might have known what you would find. And it's something quite peculiar, something shimmering and white. It leads you here despite your destination under the 1 Live. 4. Das ist richtig. 1 Live 4 heute hier mit einem weitgehend akustischen Zuschnitt, aber weitgehend heißt natürlich nicht in Gänze. Ganz kurz, was haben wir da in den letzten Minuten eben noch gehört? Die australische Band The Church. Viele von euch werden insbesondere den eben gespielten Titel Under the Milky Way kennen. Ich habe die Band vor einer ganzen Reihe von Jahren noch live spielen sehen in einem Club in Hamburg. Was ich deshalb erwähne, weil ich bis heute nicht verstehe, wie man zwei Bands so unterschiedlichen Zuschnitts damals auf die Bühne stellen konnte, im Vorprogramm von The Church, nämlich der eigentliche Grund meines Hamburg-Trips, weil ich mit ihm zu einem Interview verabredet war, damals die schwedische Band The Soundtrack of Our Lives um den Sänger Abbott eben. Funktionierte aber gut der Abend damals an der Reeperbahn. Und vor The Church habe ich gespielt das kanadische Duo Lightning Dust, ein Seitenprojekt, wenn man so will, der kanadischen Kultband mittlerweile Black Mountain. Infinite Light ist ein Album, das in diesem Jahr erschienen ist. Jetzt mache ich hier einfach mal weiter mit dem Holländer Nicolay. 1-2-4, ganz kurz, der Niederländer Nicolay lebt schon seit längerem in den USA und bildet dort gemeinsam mit dem Rapper Fonti

before, but it was what it was, what it was. I've brought this on us more than anyone could ignore, but I've done what I've done, what I've done. Our clothes and some warum William Fitzsimmons, den ich eben gespielt habe, des Öfteren verglichen wird mit Sujan Stevens, der dann kam, das dürfte aus den beiden gehörten Tracks zum Beispiel relativ klar geworden sein. Beide sind in der Lage, extrem zerbrechliche Songs zu schreiben, die nicht selten auch das Banjo als führendes Instrument aufweisen und auch bezüglich der Harmonien, durch die sie sich bewegen, der Akkordfolgen, wirken manche Songs sowohl des einen wie des anderen durchaus ähnlich. Wobei dieser Sujan Stevens, den ich hier zuletzt mit Holland gespielt habe, eigentlich der Großmeister dessen ist, was man so etwas wie einen neuen orchestrierten Folk nennen kann. Wenngleich das auch lange nicht bei allen Stücken durchschlägt, die durchaus so etwas wie reduziert intim sein können, ist er doch meisterhaft in der Lage, Songs zu schreiben, die sehr die sehr driften, die einen verkurften Verlauf nehmen und reich ornamentiert daherkommen. Sujan Stevens hat jetzt ein Album veröffentlicht. Ich habe das einfach mal im Laden gesehen und blind mitgenommen. Und als ich es mir zu Hause angehört habe, war ich natürlich bass erstaunt. Dahinter steckt ein Projekt. Ein Filmprojekt sogar. Erlaubt, dass ich das in 2-3 Sätzen so kurz wie eben möglich beschreibe. Dieses Album, dem auch eine DVD beiliegt, heißt The BQE. Dahinter verbirgt sich eine Straße. Das ist die Brooklyn Queens Expressway oder der Brooklyn Queens Expressway, eine etwa 20 Kilometer lange Straße, die die beiden New Yorker Stadtteile Brooklyn und Queens, wenn man so will, miteinander verbindet, die in den 50er Jahren gebaut wurde, um kleinere Seitenstraßen nicht zuletzt auch zu entlasten. Über diese Straße hat Sujan Stevens auch einen Film gedreht, mit der Begründung, ich habe mir das in aller Eile angelesen, er wolle mal ein Werk schaffen, ohne Geschichte, ohne autobiografischen Hintergrund, was seine eigene Person betrifft, und er wolle, was den Soundtrack zu diesem Film betrifft, seine stärkste Waffe nicht einsetzen, und das sei eben das Schreiben von Songs. Entsprechend kommt der Soundtrack, der im Grunde die Basis dieser CD ist, als Orchestermusik daher wunderbar verspielt. Ich möchte gerne was daraus spielen. Dazu gibt es aber auch eine DVD, die ich noch nicht schauen konnte. Ich nehme aber an, es handelt sich dabei um den Film zur Straße, den Sujan Stevens auch gedreht hat. Dazu gibt es ein fürstliches 40-seitiges Booklet mit philosophischen Erwägungen von Sujan Stevens, der sich über die Bedeutung dieser Straße auslässt, die ja unterschiedliche Passagen durchläuft auf der Länge von 20 Kilometern, die auch durch Industriegebiete führt. Und dann kommt er von der Straße zu dem Teil, für das die Straße ja letztendlich gebaut wird, nämlich dem Rad. Und das Rad, so führt er aus, ist eine ureigene menschliche Erfindung, die es in der Natur in dieser Form nicht gibt. Also der Mensch hat hier nicht die Natur abgekupfert bei dieser Erfindung, wie das ja sonst häufig der Fall ist, oder von der Natur gelernt, sondern er hat das Rad eben aus sich selbst heraus erfunden. Das würdigt Sujan Stevens, um dann über das Rad zum Hula-Hoop-Reifen zu kommen, über den er sich auch philosophisch auf eine Art auslässt, die ich allerdings in letzter Konsequenz noch nicht begriffen habe. Jetzt kommen wir zur Musik. Thank you. 1-3-4. Heute mit relativ hohem akustischen Anteil, wenngleich ich auch in den letzten Minuten hier einige elektronische Tracks gespielt habe, bei deren Auswahl ich mich jetzt mal nicht unbedingt von dem Kriterium habe leiten lassen, was ist aktuell, was ist neu, was ist spannend, sondern eher der Frage gefolgt bin, was ist classy? Und classy im besten Sinne ist fast jeder Track des Londoner Produzenten Cyrus. Wir haben hier gerade Lost Souls gehört, einer von insgesamt 3 Tracks auf dieser EP, die im letzten Jahr erschienen ist, aber alles andere ist als eine 12-Inch, die man mal ebenso spielt oder kauft und dann 3 Tage später wieder wegstellt. Sehr minimal seine Tracks ausgeleuchtet, aber immer mit einem fantastischen Flow. Vor kurzer Zeit erschien noch eine Maxi von Cyrus, die ich zu Hause liegen habe. Ich habe mich offen gestanden noch nicht getraut, sie hier zu spielen. Sie ist so fucking dark, so unheimlich düster, dass man womöglich, wenn man sie hört, unter die Schürze der eigenen Mutter flüchten möchte oder am liebsten in den nächstbesten Kinderwagen springen, um sich die Decke so gut das eben geht über die Ohren zu ziehen, nach dem Motto, hoffentlich sieht mich keiner. Die Sängerin, Musikerin Laurie Anderson hat mal gesagt, über Musik zu sprechen sei so sinnlos wie zu Architektur zu tanzen. Mit diesem Spruch war ich persönlich nie ganz einverstanden. Er hat aus meiner Sicht mehrere Fehler, auf die ich hier nicht eingehe, möchte, vielleicht bis auf einen, was ist, wenn Musik sich das Thema Architektur zu eigen macht, wie wir das eben im Grunde schon bei Sujan Stevens hatten, da ging es um eine Straße. Anfang des Jahres erschien ein hochinteressantes Album des Briten Darren Heyman, der bekannt geworden ist als Kopf der englischen Akustik-Rock-Folk-Band Hefner, der seit einigen Jahren aber Soloalben macht, eine Folk-Oper, wenn man so will. Und da ging es um eine sogenannte Kinderwagenstadt. Diese Stadt liegt in England, eine Kleinstadt, heißt Harlow. Und sie ist nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden unter dem Aspekt, dass sie möglichst sinnvoll sein sollte für junge Familien. Kurze Wege, gute Einkaufsmöglichkeiten, kulturelle Versorgung, gute Anbindung an die Arbeitsplätze. Also absolut ökonomisch das Ganze. Die Leute sollten sich wohlfühlen, insbesondere die jungen Familien. Der Darren Heyman ist ganz in der Nähe dieser Stadt Harlow groß geworden und sein Fazit ist, was haben die Leute am Ende gemacht? Sie haben sich in dieser Stadt überhaupt nicht richtig wohl gefühlt. Sie fingen an, die Fensterrahmen so zu bemalen, dass die Fenster aussahen, als seien es uralte Fenster. Und über diese Stadt, über diese sogenannte Kinderwagenstadt Harlow, hat Darren Heyman eine Platte gemacht, die hat er Pramtown genannt, also Kinderwagenstadt. Und wenn man so will, auch das eine Architekturplatte. Der Titeltrack des Albums beschreibt, wie schön easy das da alles ist. Man kriegt die Jobs und so weiter. Ich glaube, ist textlich ganz gut zu verstehen. Aber dann kommt natürlich das große Aber. Hier ist Darren Heyman. We've got the parks, we've got the shops, we've got the factories. Give us jobs, everything as it should be, everything as it should be. We've put the houses amongst the trees, we have all the modern civic amenities, everything as it should be, everything as it should be. You live anywhere else? How could you live anywhere else? How could you live anywhere else? How could you live anywhere else? We've got the hospitals, we've got the libraries, we're an integrated urban community. We are thankful for all this safety, and that everything is as it should be. We've got the cycle lanes to help you get about, every road connected by a roundabout. You'll wonder how you ever did without. This is everything you've always. healing, try not to go insane, dance in a circle with bells on, try to make it rain. And nice people say he had gone home to God now, safe in his arms, safe in his arms. But the voices of the angels singing to him in his last hours with us, smoke alarms, smoke alarms. Mit Tim Frühling um 0 Uhr. Lange Wartezeiten am Flughafen Düsseldorf, anhaltende Kritik am Klimagipfel und das Wetter kaum noch Schnee. Die heftigen Schneefälle haben in Nordrhein-Westfalen heute teilweise für chaotische Verhältnisse gesorgt. Die Polizei hat landesweit rund 750 Unfälle gezählt. Dabei wurden 4 Menschen schwer verletzt. Auf den Autobahnen gab es kilometerlange Staus. Der Flughafen Düsseldorf war fast 12 Stunden gesperrt und noch immer hat sich die Lage dort nicht beruhigt. Vom Flughafen berichtet Bernd Dix. Die Situation am Düsseldorfer Flughafen ist chaotisch. In langen Schlangen stehen tausende Passagiere vor den Ticketschaltern und hoffen auf eine Umbuchung ihres annullierten Fluges. Der Frust unter den Passagieren ist groß. Nur 40 der geplanten 440 Flüge konnten heute aufgrund des starken Schneefalls stattfinden. Die Flughafenbetreiber hatten den ganzen Tag versucht, die Start- und Landebahn mit allen zur Verfügung stehenden Räumfahrzeugen von Schnee und Eis zu befreien. Heftige Schneeverwehungen machten dies aber bis zum Abend unmöglich. Der ehemalige Chef des UNO-Umweltprogramms, Töpfer, hat den Klimagipfel in Kopenhagen als einen Misserfolg bezeichnet. Der frühere deutsche Umweltminister hat die Länder aufgefordert, nicht auf weitere Gipfeltreffen zu warten. Sie sollten stattdessen eigene Pläne zur Senkung des CO2-Ausstoßes umsetzen. Töpfer hat auch die Europäische Union kritisiert. Ihr sei es nicht gelungen, auf dem Gipfel eine Führungsrolle zu übernehmen. Deswegen habe der Streit zwischen China und den USA das Treffen geprägt. In Baden-Baden sind am Abend die Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Bei den Frauen ging der Preis an Speerwerferin Steffi Nerius. Sie hat bei der Leichtathletik-WM dieses Jahr Gold geholt. Bester männlicher Sportler ist Paul Biedermann. Er hat bei der Schwimm-WM 2 Goldmedaillen gewonnen. Und die Auszeichnung für die beste Mannschaft geht an die Frauenfußball-Nationalmannschaft. Sie ist in diesem Jahr wieder Europameister geworden. Mehr als 1400 Sportjournalisten stimmen darüber ab, wer die Preise bekommt. Der erste FC Köln geht mit einem Sieg in die Winterpause. Die Kölner haben im letzten Spiel der Hinrunde gegen Nürnberg mit 3:0 gewonnen. Damit ist das Team auf Tabellenplatz 12 geklettert. Im zweiten Sonntagsspiel hat Hamburg davor gegen Bremen mit 2:1 gewonnen. Die amerikanische Schauspielerin Brittany Murphy ist tot. Nach ersten Angaben ist sie aus bislang ungeklärten Gründen am Sonntag an Herzversagen gestorben. Sie hat in Filmen wie Sin City, Clueless oder 8 Mile mitgespielt, unter anderem an der Seite von Eminem. Brittany Murphy wurde nur 32 Jahre alt. 1 Live. Sektorwetter. Der Schnee hat sich so langsam Richtung Osten verlagert. Westlich des Rheins klart es auf. Die Nacht bleibt dann meistens trocken, aber kalt. -3 bis -9 Grad. Der morgige Tag startet im ganzen Land trocken mit Sonnenschein. Am Nachmittag ziehen dann von Süden her neue Wolken auf. Die bringen Schnee oder Regen und es kann wieder sehr glatt werden. Die höchsten Werte morgen in Rheine 0 Grad, in Lippstadt und Remscheid 1 Grad. Am Dienstag bis 5 Grad, zeitweise Regen, am Mittwoch dann wieder etwas kühler. Stauschau. Immer noch einiges los. A1 Köln Richtung Dortmund. Nee, andersrum. Dortmund Richtung Köln. Zwischen Wuppertal-Ronsdorf und Rasthof-Remscheid 6 Kilometer Stau, nur eine Spur ist dort frei. A1 jetzt Köln-Dortmund. Zwischen Kreuz-Leverkusen und Remscheid immer noch 16 Kilometer Stau. Ein defekter Laster steht dort quer auf der Autobahn. Der Verkehr wird deswegen in Burscheid von der Autobahn abgeleitet. A3 Oberhausen Richtung Köln. Zwischen Mettmann und Kreuz-Hilden 5 Kilometer Stau. A3 Oberhausen Richtung Frankfurt. Zwischen Köln-Delbrück und dem Kreuz Köln-Ost 2 Kilometer Stau. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Kreuz-Hilden und Mettmann 6 Kilometer Stau. Die Fahrbahn ist dort durch querstehende Lastwagen komplett blockiert. Die A45 Gießen Richtung Hagen ist zwischen Lüdenscheid Nord und Hagen Süd nach einem Unfall gesperrt. Und bitte vorsichtig fahren, es ist immer noch glatt auf den Straßen und wenn ihr das Auto nicht unbedingt braucht, dann solltet ihr es besser stehen lassen. Eins live. 4. Ja gut, dann ziehen wir mal weiter hier mit unserem Zug durch die Musik, nachdem ich eben noch 2 Titel gespielt hatte aus den jeweils 9 Alben von Charlotte Gainsbourg und von der amerikanischen Band The Mountain Goats, die Bergziegen. Es ist wirklich interessant, wenn man sich mal umschaut, so was einen umgibt, wenn man jetzt nicht in tiefster Wüste oder im tiefsten Flachland wohnt, aber ein paar Berge hat ja jeder mehr oder weniger in Sichtweite. Oder er hat schon mal einen gesehen oder kennt, der einen gesehen hat. Der Berg ist, glaube ich, das am meisten mit Symbolen und Metaphern behaftete Subjekt, das in Liedern auftaucht. Seit Jahren sehr, sehr verstärkt auch in Bandnamen. Es ist unglaublich, alleine heute bei der Vorbereitung der Sendung, wie viele Bands sich thematisch mit Bergen auseinandersetzen oder den Berg, den Mountain eben im Namen führen. Wie nicht zuletzt die Mountain Goats. Vorbild dürften natürlich religiöse Schriften, die Bibel, Bergpredigt, was es da alles gibt, sein. Aber auch sonst aus sich heraus scheint der Mensch zum Berg ein ganz spezielles Verhältnis zu pflegen. Man könnte fast glauben, es ziehe so etwas wie ein neuer spiritueller Geist in die Popmusik ein, wenn man sich überlegt, wer alles mit Bergen hantiert. Anthony and the Johnsons, viele, viele mehr. Entsprechend mache ich jetzt weiter mit einem Berglied, das aber, und das ist jetzt nicht ganz so kurios, auch von einem Pastor und seiner Frau stammt. The Welcome Wagon würde ich gerne ins Spiel bringen, denn ihr aktuelles Album Welcome to the Welcome Wagon ist produziert worden von einem Mann, der heute hier schon eine Rolle spielte, von Sujan Stevens. Wunderbar. The Welcome Wagon. Oben auf dem Berg ist jemand, der Lord, ohne Dach über dem Kopf, ohne Familie, ganz alleine. Und er fragt dich, möchtest du bei mir sein? Möchtest du jeden Morgen gemeinsam mit mir aufstehen? Up on a Mountain. Hier kommt der Vendra Benhard. Ich hoffe, ich komme hier nicht zu biblisch rüber, aber es bleibt ja nicht aus, solche Dinge zumindest am Rande hier dann doch mal zu erwähnen. Der Vendra Benhard. Jetzt geht's eher um Songs bei geöffnetem Fenster eingespielt, wobei das Fenster, ich bin mir nicht sicher, ob es zur Straße oder nach hinten rausgeht, auf jeden Fall turnen eine ganze, ganze Menge Vögel in den Bäumen herum. Ob es am Ende die Laubenvögel sind, die Bowerbirds, die wir heute schon ins Spiel gebracht haben, das vermag ich nun wirklich nicht zu beurteilen. Devendra Benhart. Oh, Thank you. to the darkened sky in its rage. But the white bird just sits in her cage, unknown. Sunset's gone, the sunset's gone. 1Live4. Nicht zum ersten Mal, dass das Ende dieses Liedes mich ein bisschen irritiert, weil ich immer denke, es kommt noch was. Dabei kenne ich den Song im Grunde in- und auswendig. Er hat ja auch schon knapp 40 Jahre auf dem Buckel. White Bird, ein weißer Vogel im goldenen Käfig an einem Wintertag im Regen. White Bird machte diese Band berühmt, It's a Beautiful Day, die wir hier gerade gehört haben und die mit diesem und anderen Songs ganz sicherlich auch zum Kosmos der Einflüsse zählt, die man an der zeitgenössischen Band Espas festmachen könnte, die ich davor gespielt habe. Espas sind eine New Hippie Philadelphia Band, die soeben ihr neues Album veröffentlicht haben. Three heißt das. Mir gefällt das ausgezeichnet. Ich kenne noch 2, 3 weitere Leute, die sich mit Espas stark befasst haben in meinem persönlichen Umfeld. Ich muss da doch mal nachfragen, wie es bei denen so angekommen ist. Espas. Davor habe ich einen Titel gespielt, sehr verhuscht, etwas fragmentarisch daherkommend, von Sleeping States. Das ist ein Ein-Mann-Projekt, wenn man so will, um Marklin Starkey, ein Typ aus dem englischen Bristol, der als Sleeping States in diesem Jahr sein Album In the Gardens of the North veröffentlicht hat, mit einem Titel, der eben auch sehr stark mit den Sounds der so herumfliegenden Vögel spielt. Jetzt möchte ich weitermachen hier mit Lily Allen.

places where I can't go to. Next morning you normal acting like it's old news. He like that, he like that, he like that. When you act crazy and be making me postal. He like that, he like that, he like that. First she love me, then she don't, then she love me. First she wanted a hug, now she wanna club me. First thing I said's, hey baby, you looking lovely. You shrug your shoulders and tell me you feeling ugly. Give another compliment, then you mean mug me. I even dressed up rocking a clean rugby. Baby, I'm just a man doing what I can. It should mean something, I'm seeing you and none of them. You know I'm the shit, so you don't fool with other men. And I still be with you even if you were not a 10. You get in one of them moods and chew me out again. And the way that you talking, it's like you truly not a friend. My lifestyle's making you doubt what I'm about. I've been through this before, it ain't hard to figure out. And when I'm on the verge of leaving, you get to thinking. The next thing you know, we land in the bed sleeping. She like, you so loco when you go posto. Yeah, you like that, don't you? I play my part just like I'm supposed to. Now you wanna tell me that I don't show you. When you act crazy, it be making me postal. He like that, he like that, he like that, don't you? She say she love me, then she go through. Emotional places where I can't go to. Next morning you normal acting like it's old news. He like that, he like that, he like that, don't you? Sex is a weapon, should never be part of the plan. Jealous to introspection probably help you with that. But in fact, you rather be on the attack. Yelling and screaming in public, girl, you know the math. It never adds up, all it does is just subtract. Until you hit that brick wall and there ain't no coming back. Get up to when we first met, she was so thirsty. For knowledge that I'm giving, she was hollering mercy. But now she ultra confrontational in the worst way. Fucking up my summertime and crashing my birthday. With a hurricane of her saying the same old thing. I'm always in the eye of the storm, you know the game is played out. I stay out and drink style so I don't think about it. Cause she make me feel like America's most hounded. You think I wanna stick around that mushroom cloud? Shit, a nuclear fallout when she pop off and shouted. And I was just defending myself, you know how I do. And even when I blew my lid, I kept it so true. I play my part just like I'm supposed to. Now you wanna tell me that I don't show you. When you act crazy, you be making me postal. He like that, he like that, he like that, don't you? She say she love me, then she go through. Emotional places where I can't go to. Next morning you normal acting like it's old news. He like that, he like that, he like that. You be making me postal. You like that, you like that, you like that, don't you? You got some nerve, miss. I'm thinking to myself, do I deserve this? I mean, I'm trying to be there with you, but honestly, I'm lightweight scared of you. I just can't see myself without you. Same time, I can't be myself around you. Understand, I'm a work in progress. All this fussing, it just hurt the process. Still, I feel like you complete me. I'm such a weakling, man, look how you treat me. I know that love ain't supposed to hurt. Even brought you around my scene, you got close to her. Turn around and use that against me. When you flash, you do it with such intensity. Say anything to offend me. I ain't gonna tell you what my family and friends think. Skip it, baby, cause this is our thing. Why you gotta make loving you such a hard thing? I play my part just like I'm supposed to. Now you wanna tell me that I don't show you. When you act crazy, you be making me postal. He like that, he like that, he like that, don't you? She say she love me, then she go through. Emotional places where I can't go to. Next morning you normal acting like it's old news. He like that, he like that, he like that, don't you? When you act crazy, you be making me postal. You like that, you like that, you like that, don't you? I like that, das steht fest. Strictly Butter, wie man so schön sagt. Wunderschöner, deeper, soul-infizierter Hip-Hop von dem amerikanischen Kollektiv Souls of Mischief, dessen Album Montezumas Revenge, also Montezumas Rache, tatsächlich jetzt wenige Tage vor Weihnachten brandneu erscheint. Davor der britische Grime-Produzent Terror Danger, dessen Album voll mit Instrumentals, Gremlins heißt es, ich auch in den letzten Sendungen des Jahres zum wiederholten Mal noch einmal in die Hand nehmen wollte. Terror Danger. Und davor haben wir Scorcher gehört mit seinem London Boy. Und wenn ich jetzt schließe mit den Kings of Convenience und anschließend mit den Red House Painters aus dem Jahr 1993, dann denke ich, können wir alle beruhigt nach Hause gehen. Bedanke mich bei dir und euch fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Vier. Ich wünsche euch allen alles Gute, alles Liebe für die anstehenden Weihnachtstage und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Ciao, ciao, macht's gut. Thank you. I'm letting go to see if you'll hold on to me. I'm in doubt of what is thought and what is real. In our room, between the shapes I thought I knew, a guillotine, a pillow with feathers like snow. Beyond your lines, I'm all ears to gather clues and look for signs. But I can't hear the song you sing while you try to soothe. Why are you whispering while the bombs are falling? Go easy on me. Can't help what I'm doing. Go easy on me. Oh, I can't help what I'm doing. Hello again, I buried you. Have you been my renegade? You came back from the labyrinth. Unlike me, you've looked for things that could be found, and the thread that guides through black times. Go easy on me. Without you is all my life amounts to. Words from my garden, mouth to your ear, are tarred wicked pinches from my fingers to your bitter face that I can't heal. I know tomorrow you will be somewhere in London, living with someone. You got some kind of family there to turn to, and that's more than I could ever give you. A chance for calm, a hope for freedom, outlet from my cold solitary kingdom. By the forest of our spring stay, where you walked away and left a bleeding part of me, empty and bothered, watching the water quiet in the corner, numb and falling through. Without you, what does my life amount to?